Schritt C. Übung 21. A. Ich auch. Dich doch. Nicht noch. Die Bücher, das Buch. Das Gespräch, die Sprache. Die Rechnung, die Nachricht. Ich möchte, ich mache. Ich besichtige, ich besuche. Täglich, nachmittags. B. Kommst du pünktlich? Ich komme um 8. Lies doch ein Buch. Ruf mich doch mal an. Geh doch bitte noch nicht. Vorsicht, die Milch kocht. Mach doch Licht. Ich möchte bitte gleich die Rechnung. Ich möchte Frau Koch sprechen. C. Du besuchst mich doch am Wochenende. Das ist noch nicht sicher. D. Kannst du Jochen etwas ausrichten? Aber sicher, ich sehe ihn gleich nach dem Kurs.